Es ist alles wunderschön. Ich bin froh, dass du nicht da bist. Ich bin gerne allein. Ich habe es wirklich versucht, aber es funktioniert nicht. Ich kann leider nicht mehr die Sachen schönreden und lügen. Darin bin ich nicht gut. Stattdessen bin ich ein dicker Klops, der jetzt hier so sitzt und die Füße kalt hat. Und gerne mit dir zusammen die Füße kalt hätte. Die sind so kalt und draußen ist alles so kalt und das Leben ist so anstrengend, wenn man kalte Füße und kalte Hände hat. Ist Dropsnut nicht ein blöder Bandname? Ja, das finde ich auch. Ja. Ich suche gerade nach einem Lied, das ich dir gleich anhängen kann, weil ich dich ja immer schön mit Musik noch versorgen möchte. Wobei ich mich frage, wie viel prozentual gesehen, wie viel der Lieder du tatsächlich auch anhörst. Aber vielleicht gelingt es mir ja das ein oder andere Mal, dir ein spaßiges Hörvergnügen zu beschaffen. Ja, in Kiel ist es nicht so schön kalt wie bei uns. Aber ich finde es ja eigentlich gut, wenn hier der Atem gefriert. Eigentlich bin ich ja ein Fan dessen. Denn wie ich dir schon oft sagte, finde ich, man kann ein richtig gutes Gefühl im Frühling erst dann haben, wenn man sich den Frühling durch die gesamte Kälte hindurch erst verdient hat. Vielleicht ist das ja auch so eine Art unbewusste Metapher auf unseren Zustand. Oh. Du merkst vielleicht, dass mein Gehirn nicht so leistungsfähig, eigentlich ist es nie so leistungsfähig, oder eigentlich habe ich es noch nie geschafft, in diesem Klopsi-Karst ein gehaltvolles Gedingse zusammenzubringen. Aber nun, ich bin eben nicht intellektuell, aber dafür kann ich gut abnehmen. Zumindest finde ich, dass ich das gut gemacht habe bisher. Denn heute waren schon 3,7 Kilo weg, im Gegensatz zu 3,6 letzten Mittwoch. Ja. Aber es geht immerhin nicht aufwärts, es geht stetig abwärts. Das ist schon mal gut. Und jetzt schauen wir mal, wie das doch so weitergeht. Also, mein Schatz, mit diesem nicht besonders intellektuellen Text hier lasse ich dich mal in den Tag starten. Ich bin heute den ganzen Tag bei der Arbeit. Also, wenn du das hörst, heute eigentlich für mich jetzt Vergangenheits-Claudia morgen. Aber da du das ja unguterweise immer schon, ne? Und so weiter. Sie verstehen schon. Und abends bin ich beim Ehrenamt, aber danach freue ich mich drauf, mit dir zu sprechen. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Resttag. Und ich hoffe, du denkst dran, dass hier ein Klopsi sitzt, der dich sehr liebt. Tschüss, mein Schatz.